Wenn man heute eine Überschrift finden wollte für die beiden Filme, die uns Anke Lewicke präsentiert, könnte man sagen, auf der Suche nach den verlorenen Vätern. Das ist so ungefähr die Rubrik, in die das heute eingeordnet wird. Anke Lewicke, schönen guten Tag erstmal. Guten Morgen. Beginnen wir mit Caroline Links neuem Film. Exit Marrakesch heißt der. Bisher hat Frau Link ja in ihren Filmen eigentlich vor allem Frauen in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt diesmal Vater und Sohn. Ihr Oscar-Film Nirgendwo in Afrika hat uns ja nach Afrika geführt. Diesmal sind wir wieder in Afrika. Sie erzählt von einer nicht gelebten Vater-Sohn-Beziehung. Warum spielt diese Geschichte eigentlich in Marokko? Naja, sie hat ja das Buch selbst dieses Mal geschrieben und ich glaube, sie hatte die Geschichte dahin verlegt, um so einen Verdopplungseffekt zu haben. Also Sie haben es ja schon gerade gesagt, Ben ist ein Scheidungskind, sein Vater Herbert ist ein bekannter Theaterregisseur, hatte nie viel Zeit übrig für seinen Sohn. Jetzt inszeniert er in Marokko, der Sohn kommt ihn besuchen und dann haben wir zwei Fremde in der Fremde. Und das Interessante ist dann einfach schon mal so, wie sich diese beiden Männer, die sich kennenlernen wollen, so einen Zugang zu dieser Fremden verschaffen, weil das sieht ganz unterschiedlich aus. Der Herbert, der Vater, liegt eben gerne am Pool und liest dann Himmel über der Wüste von Paul Bowles, während der Sohn eben das in Anführungsstriche wahre Leben kennenlernen möchte. Und wenn ich mir jetzt die Aufnahmen von Marokko und Marrakesch anschaue, habe ich auf einmal das Gefühl, dass da wirklich vorher eine Putzkolonne durch die ganzen Bazare und so gegangen sind. Das sieht alles sehr schön und sehr bunt aus, aber einfach unecht. Das ist so eine Postkartenfotografie. Und dann gibt es auch so eine Liebesgeschichte zwischen einer Prostituierten und dem Jungen. Sie nimmt ihn dann mit in sein Heimatdorf. Es kommt nicht zum Sex, aber er möchte ihr trotzdem Geld geben. Und sie lehnt das Geld dann ab. Und da finde ich auf einmal, da opfert der Film eine Realität auch für so eine schöne Kinogeschichte. Weil wer sich prostituiert in diesem Land, der nimmt natürlich das Geld haben, weil ja, da müssten die Familien mitfinanziert werden und sonst was. Und das passt dann alles nicht so rein. Und ich habe überhaupt mich nicht wohlgefühlt bei diesem Film, wie einfach Marokko gezeigt wird. Also Jean de Godard hat das mal geschrieben, wenn man an andere Schauplätze geht, da muss man immer aufpassen, dass man keinen ausbeuterischen Blick hat. Und dieser Film hat einfach einen ausbeuterischen Blick auf das Land. Also reine Kulisse irgendwie für eine Geschichte. Ist die denn dann umso intensiver, weil die Fremden in der Fremde sich kennenlernen wollen? Ja, jetzt ist ja Caroline Link Oscar-Preisträgerin und sie beherrscht natürlich die Gefühlsklaviatur. Sie weiß, wie man Gefühle erzeugt. Funktioniert dann schon ganz gut. Diese Vater-Sohn-Geschichte ist zunächst sehr klischeehaft für mich erzählt, aber dann geht es eben auch um die Lügen des Vaters und wie die beiden sich annähern. Und Ulrich Tucker ist einfach ein guter Schauspieler und der kleine Samuel Schneider auch. Also da gibt es dann schon so eine gewisse Glaubhaftigkeit. Aber auch in dieser Vater-Sohn-Geschichte kommt dann wieder so ein falsches Kinoverständnis rein, so ein bisschen bigger than life. Der Junge hat Diabetes und dadurch wird dann wieder Spannung aufgebaut, weil natürlich muss der Vater den Sohn suchen und helfen. Und da denke ich einfach, gibt es da nicht in der Beziehung was, was diese Spannung aufbauen könnte? Warum muss man einfach immer auf so klassische Dramaturgien zurückgreifen? Das finde ich schade. Aber die Bilder sind, wenn auch geputzt, offenbar sehr schön. Exit Marrakesch von Caroline Link, also morgen in den Kinos. Jetzt gibt es noch einen Dokumentarfilm, eben auch mit dem Thema Meine kleine Familie. Geht es auch um eine Vater-Sohn-Geschichte, nämlich die des Regisseurs Paul Julian Roberts. Aber besser gesagt, es geht um die Suche nach vielen Vätern. Aber warum viele Väter? Ja, der Regisseur ist in der legendären Kommune des Aktionskünstlers und Malers Otto Mühl geboren und groß geworden. Weiß natürlich, wer seine Mutter ist, aber er weiß nicht, wer seine Väter sind. Da kommen einige Männer in Frage. Und das Ausgangsmaterial dieses Films ist wirklich interessant, weil Otto Mühl hat alles aufzeichnen lassen mit Video in seiner Kommune. Da gibt es 1000 Stunden Material. Und der Regisseur hat sich da hingesetzt und sich auch selbst eben wieder entdeckt in den Aufnahmen als kleiner Junge. Und das Traurige ist dann, dass er so in der dritten Form von sich selbst spricht. Also, dass er eigentlich kein Gefühl hat für sich als kleiner Junge. Und deshalb fängt er diese Reise an, sucht seine Väter auf, redet auch sehr lange mit seiner Mutter. Die beiden treten gemeinsam diese Reise in die Vergangenheit an. Und das ist eben ganz spannend, weil das ein sehr persönlicher und sehr privater Film ist. Aber je privater Filme sind, desto mehr öffnen sich ja auch die Biografien. Und auch als Zuschauer kann man dann wieder andocken. Und das kann man tatsächlich bei diesem Film. Also das heißt, da ist dann historisches Material selbst gedreht, also von damals und heutige Protagonisten, also von damals, die jetzt interviewt, die Mutter? Genau, und das Schöne ist, dass das eigentlich keine richtigen Interviews sind, sondern dass das wirklich Gespräche sind. Und was ich dem Film so zugute halte, ist, es gibt ja so viel Hippie-Bashing, 68er-Bashing. Ja, da könnte sich auch einiges angestaut haben. Ja, bei dem aber das, er versucht es wirklich zu verstehen. Also er verurteilt jetzt mal per se nicht die Ideologie, sondern schaut sich einfach an, wie diese Prinzipien anti-autoritär, keine bürgerliche Familie und so weiter gelebt wurden. Und entdeckt dann mehr und mehr, dass es da auch eben Gewaltstrukturen gab, autoritäre Strukturen. Und wie er die so rausfindet, das ist eben ein ganz spannender Moment. Und dadurch, dass er eben auch seine Mutter nie anklagt, sondern verstehen möchte, warum sie damals in die Kommune gegangen ist, wird das eben wirklich eine spannende Reise in eine Vergangenheit. Und kriegt der Film auch so ein bisschen so einen psychoanalytischen Touch. Und was mir eben so gefallen hat, ist, dass dieser junge Regisseur sich jetzt so seine Patchwork-Familie zusammenstellt. Also mit den Leuten, mit denen er groß geworden ist, aber auch mit seiner eigentlichen Familie, die es ja gibt, weil seine Mutter hatte Geschwister, eine Großmutter und eine Mutter und so weiter. Die trifft er dann jetzt auch, das sieht man. Und er sammelt sich seine Familie selbst zusammen. Deshalb hat der Film auch was sehr Optimistisches. Also das scheint doch eine große Empfehlung zu sein. Meine kleine Familie von Paul Julian. Meine keine Familie. Ich habe da immer ein L reinge. Das wäre ja, das kommt der Freudsche. Genau. Meine keine Familie von Paul Julian Robert. Ab morgen in den Kinos zu sehen. Ebenso wie Exit Marrakesch. Dankeschön, Anke Lewicke.